Er ist der wohl berühmteste Diamant der Welt. Der Stein ist Teil der britischen Kronjuwelen. Wer ihn sehen will, muss also nach London reisen. Aber seine Geschichte spielt in Südasien. Es geht um Raub, Verrat, Kriege, Intrigen und um einen Fluch. Maharajas, Mogulherrscher, Schahs, sie wurden ermordet, gefoltert, geblendet, vom Thron geputscht oder starben an Cholera und Schlaganfällen. Alle waren sie besessen vom Koh-i-Noor. Der Diamant stammt aus einem Dorf in Südindien. Seine jahrhundertelange Reise führte ihn zum Taj Mahal, nach Delhi, in den heutigen Iran, nach Afghanistan und nach Lahore ins heutige Pakistan. Bis die Briten ihn schließlich in ihren Besitz brachten. Der verfluchte Diamant. Wem gehört der Koh-i-Noor? Eine Sendung von Jürgen Webermann, ARD-Studio Neu-Delhi. Kollur in Indien. Die Gegend, aus der der verfluchte Diamant stammen soll, ist durchzogen von Geisterdörfern. Im Monsun, wenn der Fluss Krishna anschwillt, steht hier alles unter Wasser. Die Menschen, die hier einst wohnten, wurden vor 10 Jahren umgesiedelt. Ein riesiges Staudammprojekt war wichtiger als ihre Heimat. Selbst für die Maoisten, kommunistische Rebellen, ist hier nichts mehr zu holen. Sie führen ihren bewaffneten Kampf gegen das System woanders fort. In Kollur, im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh, erinnert nur noch eine große Stupa daran, dass dieses Dorf einst in der Hand der Rebellen gewesen ist. Auf dem 10 Meter hohen Betontürmchen thronen Hammer und Sichel, als wäre die Zeit stehen geblieben. Und doch gibt es Leben in Kollur, zumindest jetzt in der Trockenzeit. Gopal Rao hockt direkt neben der Stupa unter einem selbstgebauten Unterstand aus Holz. Im Schatten hat Rao ein paar Waren zum Verkauf ausgelegt. Zigaretten, aber auch Schaufeln und kleine Lampen. Wir haben früher ein gutes Geschäft gemacht und all das an Diamantenjäger verkauft. Heute gibt es nicht mehr so viele Diamantenjäger. Ich muss mit der Landwirtschaft über die Runden kommen. Die Glücksritter, die noch kommen, suchen den Boden nach glitzernden Steinen ab. Aber es sei schwierig geworden, welche zu finden, sagt Gopal Rao, der um die 60 Jahre alt ist. Außerdem ist es verboten, Rohdiamanten einfach mitzunehmen und zu verkaufen. Der diensthabende Polizist im nächsten Ort, Belamkonda, bestätigt, dass seine Kollegen noch vor kurzem 14 Diamantenjäger festgenommen haben. Die alten Schmugglerketten gebe es halt immer noch, schmunzelt Gopal Rao, der Mann aus dem Geisterdorf. Wir haben unsere Wege, die Steine nach Nordindien, nach Rajasthan, Gujarat oder nach Mumbai zu verkaufen. Wir haben die Kontaktnummern der Händler. Wir rufen sie heimlich an, sie kommen heimlich hierher, begutachten die Fundstücke und zahlen dann. Gerade heute sind viele Inder, die es sich vor wenigen Jahren noch nicht leisten konnten, besessen von Diamanten. Indische Hochzeiten sind berühmt für die exzessive Zurschaustellung jeglicher Reichtümer. Allein in der Stadt Surat im Nordwesten Indiens werden 90% aller Rohdiamanten weltweit geschliffen. Kollur dagegen ist bekannt nur wegen eines Steins, des vielleicht berühmtesten Diamanten der Welt, Koh-i-Noor. Der Name stammt aus dem Persischen und heißt übersetzt Berg des Lichts. In Kollur, so die Legende, soll er gefunden worden sein. Srinivas Reddy ist mitgekommen in das Geisterdorf. Reddy ist Archäologe und Historiker. In Kollur ist er nicht zum ersten Mal. Er hat sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigt. Es gibt keine Beweise dafür, dass der Koh-i-Noor wirklich hier gefunden worden ist. Es gibt aber Hinweise von Reisenden. Der Franzose Tavernier hat zum Beispiel die Diamantenminen in dieser Gegend besichtigt. Es sind schon immer viele Menschen hierher gekommen, um mit Diamanten zu handeln. Südindien war einst berühmt für seine Edelsteine. So gut wie alle weltweit gehandelten Diamanten kamen bis zum 17. Jahrhundert aus der Gegend, in der sich auch das heutige Geisterdorf Kollur befindet. Immer wieder machte eine Geschichte über einen besonders großen Diamanten die Runde, der die Form und die Größe eines Hühnereis besitzt. Der Koh-i-Noor in seiner ursprünglichen Form passt auf diese Beschreibung. Einziger Haken, es gibt zwei weitere Edelsteine, die in Frage kommen. Der weniger bekannte Darya-i-Noor, das Meer des Lichts, der heute in der iranischen Zentralbank in Teheran aufbewahrt wird und ebenfalls aus Südindien stammen soll. Und der sogenannte Orlov-Diamant, benannt nach dem russischen Grafen Orlov, einem Geliebten von Zarin Katharina der Großen. Der Orlov wurde auch in Südindien gefunden und befindet sich heute im Kreml in Moskau. Darüber, warum der Stein in Russland landete, kursieren verschiedenste Versionen. Was die Steine gemein haben, sie gelangten offenbar allesamt in den Besitz der legendären Mogulherrscher, muslimische Eroberer aus Zentralasien, die im 16. Jahrhundert nach Afghanistan und Indien kamen und hier eine Weltmacht aufbauten. Noch heute zeugen bedeutende Bauwerke wie das berühmte Taj Mahal von der Macht, den Reichtümern, der Kunstfertigkeit und dem wissenschaftlichen Fortschritt des Mogulreiches. Das Imperium umfasste weite Regionen des heutigen Indien sowie Afghanistan und Pakistan. Neu-Delhi. William Dalrymple lebt in einem Landhaus außerhalb und abseits des Trubels der indischen Hauptstadt. Der gebürtige Schotte hat selbst adelige Vorfahren. Seine ganze Faszination gilt den Regenten Südasiens. Dalrymples Bücher über den Untergang des Mogulreiches, über den indischen Aufstand gegen die britische Ostindien-Gesellschaft sind in Indien Bestseller. Der Koh-i-Noor spielt darin immer wieder eine Rolle. Und weil der Stein noch immer Regierungen, Gerichte und Medien beschäftigt, hat sich Dalrymple jetzt ihm gewidmet. Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr an der Geschichte. Und je mehr ich recherchiere, desto verschwommener wird das Bild. Das ist typisch für Indien. Das Einzige, was klar ist, ist, dass viel Quatsch und viele Mythen über den Diamanten erzählt werden. Ich war in den Archiven in Afghanistan, Iran und Indien. Ich glaube, ich habe so gut wie alle Quellen gelesen. Die erste richtige Quelle, die den Koh-i-Noor benennt, stammt aus dem Jahr 1751. Sie wurde noch nie ins Englische übersetzt und stammt von einem iranischen Geschichtsschreiber, der über den Angriff der Perser auf die Stadt Delhi im Jahr 1739 berichtet. Unbestritten ist der Grund, warum die Perser 1739 erst Kandahar sowie Kabul und dann Delhi angegriffen haben. Die Hauptstadt der Mogulherrscher war eine der reichsten Städte der Welt. Hier lebten 2 Millionen Menschen. Keine europäische Stadt kam an die Größe und Macht Delhis heran. Die persische Besetzung Delhis dauerte nicht lange, insgesamt 57 Tage. Aber sie kostete Zehntausenden Zivilisten das Leben. Eine lange Karawane machte sich auf den Weg ins heutige Iran. 700 Elefanten, 4000 Kamele und 12.000 Pferde schafften die Reichtümer aus Delhi heraus. Nadir Schah, der große Sieger und persische Herrscher, nahm auch den Pfauenthron mit. Und er gab dem großen Diamanten auf dem Dach des Throns seinen heutigen Namen, Koh-i-Noor. Was Nadir Schah damals wohl nicht wusste, den Koh-i-Noor umgibt eine Legende. Indischen Quellen zufolge lastet ein Fluch auf dem Diamanten. Er gehe zurück auf einen hinduistischen Text aus dem Jahr 1306. Darin soll stehen: Derjenige, der diesen Diamanten besitzt, wird die ganze Welt besitzen. Aber ihn wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Nur Gott oder eine Frau können den Diamanten ungestraft tragen. Es dauerte nicht lange, bis der große Eroberer Nadir Schah tatsächlich in Schwierigkeiten geriet. 1747 wurde er Opfer eines Mordkomplotts, enthauptet in seinem Schlafgemach. Der Koh-i-Noor hatte nun einen neuen Herrn, Ahmad Khan Abdali, ein Afghane und Leibwächter Nadir Schahs. Er hatte in der Mordnacht den Harem von Nadir Schah beschützt. Als Dank dafür gaben ihm die Frauen den Koh-i-Noor. So lautet zumindest die afghanische Version der Geschichte. In Afghanistan ist Ahmad Khan Abdali heute unter dem Namen Ahmad Shah Durrani bekannt. Kabul, Afghanistan. Abdul Sabah Junbash arbeitet an einem der wohl ruhigsten Orte dieser unruhigen Stadt. Der Shah Bubujan Palast wirkt wie eine Oase der Ruhe. Der Palast, ein wundervoll restauriertes Jugendstilgebäude, beherbergte im 19. Jahrhundert eine afghanische Königin. Hier auf dem weitläufigen Gelände forscht Abdul Sabah Junbash über die Geschichte Afghanistans und über Ahmad Shah Durrani. Er stieß mit seiner Armee bis ins heutige Nordindien vor. Als er von dort nach siegreichen Schlachten zurückkehrte, zeigte er zum ersten Mal den Koh-i-Noor öffentlich. Er befestigte ihn in seiner Krone. Schon kurz nachdem Ahmad Shah Durrani mit dem Koh-i-Noor in der Tasche das afghanische Reich gegründet hatte, begann jedoch ein mysteriöses Geschwür, das Gesicht Ahmad Shahs geradezu wegzufressen. Ergriff etwa der Fluch des Koh-i-Noor den afghanischen Renegaten? Von nun an wurde tatsächlich kein Träger des Koh-i-Noor glücklich. Ahmad Shahs Sohn Timur regierte zwar mehr als 20 Jahre lang, aber er wurde offenbar vergiftet. Shah Zaman, ein Sohn Timurs, verlor erst das halbe Reich, dann rebellierten die Einwohner Kabuls gegen ihren König. Ein Aufständischer ließ ihm die Augen ausstechen. Gerade noch rechtzeitig konnte Shah Zaman seine wertvollsten Schätze verstecken. Den Koh-i-Noor platzierte er in einer Mauerscharte. Der berühmte und begehrte Diamant verschwand damit für lange Zeit. Erst Jahre später ließ einer von Zamans Brüdern und Nachfolgern nach dem legendären Koh-i-Noor suchen, Shah Shuja. Er kam 2 Jahre nach dem Aufstand gegen Zaman an die Macht. Afghanistan war damals durch einen Bürger- und Stammeskrieg geschwächt. Shuja, ein belesener und poetischer Mann, ergriff die Gelegenheit, die Krone an sich zu reißen. Shuja wird in Afghanistan noch heute verehrt und gleichzeitig gehasst. Er wird verehrt wegen seiner großen Poesie und seines literarischen Talents. Aber gehasst wird er, weil er mit den Briten paktiert und sie ins Land geholt hat. Die Briten hatten sich längst mit ihrer Ostindien-Gesellschaft im gar nicht so weit entfernten Indien festgesetzt. Nun hatten sie Angst, dass das russische Zarenreich erst Afghanistan und dann die britische Einflusssphäre angreifen könnte. Deshalb war Shah Shuja für sie ein Verbündeter. Das Great Game, das große Spiel der Mächte, hatte begonnen. Shujas Männer fanden den Koh-i-Noor nach langer Suche wieder. Er diente einem islamischen Dorfgeistlichen als Briefbeschwerer. Der Mann wusste offenbar nichts von der Geschichte des Diamanten. Was aus dem Mullah wurde, ist nicht bekannt. Fortan trug Shuja den Stein stolz am rechten Oberarm. Aber glücklich wurde auch er nicht. Shah Shuja wurde nach nur 6 Jahren von gegnerischen Clans aus Afghanistan verjagt. Später sollte er mit seiner britischen Invasionsarmee als Marionettenkönig zurückkehren. 1842, als afghanische Aufständische die Briten vernichtend schlugen, starb auch Shuja. Er wurde im Königspalast, dem Bala Hissar in Kabul, ermordet. Den Koh-i-Noor besaß Shuja nicht mehr, als er in Kabul starb. Nach dem ersten Putsch gegen ihn war der afghanische Herrscher ins Königreich Punjab geflohen, das von einem Maharaja namens Ranjit Singh regiert wurde. Die dortigen Sikhs, stolze Krieger und Händler, boten Shuja in ihrer Hauptstadt Lahore Asyl. Aber Ranjit Singh, der Maharaja, stellte eine Bedingung. Er wollte den Koh-i-Noor. Shah Shuja hatte den Stein unter seinem Turban versteckt und allen gesagt, dass er den Diamanten verloren habe. Aber Ranjit Singh ließ ihn abtasten. Und als Zeichen seiner Freundschaft wollte Ranjit Singh mit Shuja die Turbane tauschen. So fand der gerissene Maharaja das Versteck des Koh-i-Noor, sagt zumindest die Legende. Aller Wahrscheinlichkeit nach ließ Ranjit Singh Shah Shujas Sohn foltern. So lange, bis der berühmte afghanische Flüchtling den Diamanten herausrückte. Ranjit Singh war ebenfalls wie besessen vom Koh-i-Noor. Der Maharaja von Lahore trug ihn, wie seine afghanischen Vorbesitzer, am Oberarm öffentlich zur Schau. Doch wieder einmal nahm das Schicksal seinen Lauf. Mehrere Schlaganfälle rafften Ranjit Singh im Jahr 1839 dahin. Lahore in Pakistan. Das junge Königreich Punjab war nach Ranjit Singhs Tod zerrissen durch einen Erbfolgekrieg. Das war die Chance, auf die die britische Ostindien-Kompanie nur gewartet hatte, sagt William Dalrymple. Die Briten hatten bis dahin noch keine Kontrolle über den Punjab. Und obendrein waren sie hinter dem Koh-i-Noor her. And the British write about it obsessively when it's in Ranjit Singh's hands. Die Briten hatten schon lange wie besessen über den Koh-i-Noor geschrieben. Und dann 1849 holten sie ihn sich, nachdem sie die Sikhs geschlagen hatten. Es war nicht Großbritannien, das den Punjab angriff, sondern eine börsennotierte Firma wie Google oder die Lufthansa. Nur mit einer eigenen Armee. Die Übergabe des Koh-i-Noor war Teil des Friedensvertrags. Der Chef der Ostindien-Gesellschaft eroberte den Punjab im Namen der Firma, aber den Koh-i-Noor nahm er im Namen der britischen Königin. He takes the Punjab for the company, but he takes the diamond for the queen. Europa war inzwischen im Diamantenfieber. Die Edelsteine kamen nicht mehr nur aus Indien, sondern auch aus den Kolonialreichen in Afrika und Südamerika. Antwerpen war das neue Zentrum des Welthandels mit Edelsteinen. Und der Koh-i-Noor war die Legende unter den Diamanten. Die Geschichte vom Fluch hatte sich längst bis in die feinen Kreise des europäischen Adels verbreitet. It goes on a ship to London and cholera breaks out on the ship, the Medea. Der Koh-i-Noor sollte per Schiff nach London gebracht werden. Auf dem Schiff der Medea brach die Cholera aus. Irgendwie schaffte sie es doch noch nach Portsmouth. Bis dahin ist wirklich fast jeder, der mit dem Diamanten in Verbindung kam, eines üblen Todes gestorben. Deshalb nehmen die Briten den Fluch heute noch ernst. Sie sehen den Koh-i-Noor nur für die Krone der Königin vor. Ein weiteres männliches Opfer wird aber trotzdem noch mit dem Koh-i-Noor in Verbindung gebracht. Der Herzog von Wellington. Er hatte einst Napoleon in Waterloo besiegt. Jetzt sollte der alternde Herzog Handwerker überwachen, deren Auftrag es war, den Diamanten zu schleifen. London. Der Koh-i-Noor war zuvor Star auf der Weltausstellung in der britischen Hauptstadt im Jahr 1851. Briten aller Klassen standen den Londoner Zeitungen zufolge im Regen kilometerweit Schlange, um den Diamanten auf dem Ausstellungsgelände in Crystal Palace zu sehen. Aber der Koh-i-Noor wirkte seltsam matt, ganz anders als die anderen funkelnden Diamanten, die Europäer bis dahin kannten. In Südasien zählte die Größe, nicht das Funkeln. In Europa war es im Grunde umgekehrt. Prinz Albert, der deutsche Ehemann von Königin Victoria, wollte die große Show retten, indem er den Stein schleifen ließ. Der Koh-i-Noor sollte endlich funkeln. William Dalrymple muss lächeln, als er von dieser Episode erzählt. But at the end of it, the cut is a mess. Das Schleifen ging völlig daneben. Offenbar kannten die Schleifer die geologische Beschaffenheit des Steins nicht. Ein Teil schmolz einfach weg. Der Stein verlor 2/3 seiner Größe. Heute wäre er, zumindest meiner Kalkulation zufolge, nicht mehr der größte Diamant der Welt, sondern nur noch auf Platz 151. Der Koh-i-Noor funkelte jetzt, aber jeder Träger, seien es die Mogulen, Nadir Schah, die afghanischen Herrscher und Ranjit Singh, wären entsetzt gewesen. Der Herzog von Wellington starb, bevor ihm die Handwerker den geschliffenen Stein präsentieren konnten. Wie Ranjit Singh erlitt er einen Schlaganfall. Königin Victoria ließ den jetzt viel kleineren Koh-i-Noor in ihre Krone einarbeiten. Allerdings zeigte sie ihn erst öffentlich, nachdem sie sich mit dem letzten Maharaja von Lahore, dem Sohn von Ranjit Singh, getroffen hatte. Duleep war erst 10 Jahre alt, als die Briten den Punjab angriffen, und lebte nach seiner Abdankung im englischen Zwangsexil. Aber er war der letzte Träger des Koh-i-Noor. Victoria erhoffte sich, vielleicht aus schlechtem Gewissen heraus, Absolution von Duleep und erhielt sie. Eine andere Wahl, als den Koh-i-Noor im Nachhinein der britischen Krone zu stiften, hatte Duleep wahrscheinlich genauso wenig wie 5 Jahre zuvor in Lahore, nachdem er den Krieg verloren hatte und gezwungen wurde, den Diamanten abzugeben. Duleep Singh starb Ende des 19. Jahrhunderts verarmt und verbittert in Paris. Mehrere britische Königinnen trugen den Koh-i-Noor fortan. Die bislang letzte Monarchin war die Mutter der jetzigen Königin Elisabeth II. Ihre Krone mit dem Koh-i-Noor lag 2002, nachdem die Queen Mum gestorben war, auf ihrem Sarg. Sie ist heute ausgestellt im Tower in London. Aber die Geister von Ranjit Singh, Shah Shuja und anderen Trägern des Edelsteins sind lebendiger denn je. Now. Lahore in Pakistan. Geoffrey Iqbal empfängt in seinem Bungalow in exquisiter Lage mitten in der Stadt. Iqbal ist Künstler. Er hat sogar in der berühmten Tate Gallery in London ausgestellt. Königin Elisabeth II. Ist persönlich zu einer seiner Vernissagen gekommen. Iqbal ist auch Rechtsanwalt und vor dem Hohen Gericht in Lahore kämpft er derzeit einen, wie er findet, Kampf ums nationale, historische Erbe. Iqbal fordert den Koh-i-Noor zurück. This diamond, I respectfully maintain, was taken. Dieser Diamant wurde von den Briten, von der britischen Ostindien-Gesellschaft, gewaltsam genommen. Von einer Firma, von einem König, dessen Thron in Lahore stand. Wenn eine Firma so etwas in Deutschland tun würde, würde man es als Terror bezeichnen oder Verrat. Die Leute, die den Stein aus Lahore geraubt haben, sollten nachträglich verurteilt werden. Und zwar vom Hohen Gericht hier in Lahore. Die Court to prosecute is the Lahore High Court. Iqbal hat am Hohen Gericht in Lahore eine Petition eingereicht. Er will, dass das Gericht die britische Königin auffordert, den Koh-i-Noor an Pakistan zurückzugeben. Seit 50 Jahren kämpft Iqbal nun schon um den Diamanten. Er ist besessen, genauso wie die einstigen Träger des Edelsteins. Iqbal hat nach eigenen Angaben 786 Briefe an die pakistanischen Behörden und an die Königin geschrieben. I received 2 letters in detail from the Queen. 2-mal hat die Königin geantwortet. Das war in den 60er Jahren. Jetzt hat sie wahrscheinlich zu viel zu tun und keine Zeit mehr zu antworten. Damals schrieb sie, dass sie sich gut daran erinnere, dass wir uns auf einer Ausstellungseröffnung getroffen haben. Das fand ich erstaunlich. And I have been that way very impressed. Aber in der Diamantenfrage ist Iqbal nicht weitergekommen. Kein Wort der Königin über den Koh-i-Noor. Seine Petition vor dem Hohen Gericht kommt nicht voran. Iqbal will aber nicht aufgeben. Er argumentiert, dass Pakistan die Rechtsnachfolgerin des alten Königreichs Punjab sei und die Briten hätten den Koh-i-Noor geraubt. Dass der König von Punjab den Stein selbst unter wahrscheinlich zweifelhaften Umständen und durch Folter vom gestürzten afghanischen Herrscher Shah Shuja abgepresst hatte, das tut Iqbal als unbewiesenes Gerücht ab. Der Anwalt aus Lahore ist ohnehin nicht der Einzige, der den Diamanten für sein Land zurückfordert. Sogar die Taliban in Afghanistan hatten während ihrer Herrschaft in den 90er Jahren Ansprüche in London angemeldet. Sie sehen sich in der Tradition von Ahmad Shah Durrani, dem Vater Afghanistans und Träger des Koh-i-Noor.